zwei Seiten von Mitch Ryder. Einmal mit Detroit Rock live 1981 in einem Hamburger Studio. Tough Kid heißt die Nummer und gerade eben, das war ein Ausschnitt aus dem 69er Album The Detroit Memphis Experiment. Die Platte hieß nicht umsonst so, denn seine Begleitband war keine geringere als Booker T and the MGs. Das Stück, was gerade zu hören war, war die Eröffnungsnummer dieses Albums. Liberty heißt die Nummer und die spielt Mitch Ryder heute auch noch immer. Mitch Ryder hat übrigens nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eine Menge von Leuten wie James Brown und Wilson Pickett gelernt hat. Wilson Pickett kommt übrigens auch aus Detroit.